Gedanke. Das Murmelspiel. Der Mensch und sein Dasein haben etwas von einer Murmel, mit der gespielt wird. Eine solche Murmel wird sich auch wie eine verhalten. Da wird sie rollen, wenn man sie wirft, und sie wird anstoßen, wenn sie gegen einen anderen Gegenstand geprallt ist. Das Dasein als Mensch und die Murmel sind mit einer Physis verbunden, die sich nicht voneinander unterscheiden lassen. Da fallen wir in alle Löcher. Wir prallen von allem ab. Manchmal wirft uns das Leben gegen die Wand und manchmal gehen wir verloren.